Anfang. Tausend Gedanken, die mich quälen. Rauche die Pflanzen, will leben. Will eigentlich nur frei sein, Gas geben. Alles andere ist mir egal. Ja, ich flieg, weil ich's kann. Dauernd high, dauernd drauf, leben im Vollrausch. Ja, ich flieg, weil ich's kann. Dauernd drauf, leben im Rausch, weil ich's kann. Aber jedes Mal, wenn du da wieder runterkommst, Depression, ja, kein Schlaf und die Tränen, sie rollen. Du weißt nicht warum, es ist ungesund, aber trotzdem machst du es dann einfach trotzdem. Dabei willst du nur eins, einmal wie ein normaler Mensch leben. Aber der ganze Stress, der ganze Druck in deinem Kopf, hältst du ihn aus oder schaltest du dich aus? Es ist nicht normal, aber jeder will auf einmal was von dir. Alle fragen sich, sag mal, hat es wirklich so funktioniert? Und du weißt, du hängst in irgendeines Meter. Die Sprite ist schon wieder lila. Ja, die Schmerztabletten, alles gut, das Kokain, ja, doch teuer deine Wut, ja. Frag dich nicht, warum da Kristalle liegen. Frag dich lieber, ey, wie hoch willst du eigentlich fliegen? Frag dich lieber, wann's bergab geht und du dich dann an deinem eigenen Grab wieder siehst. Ich will raus, ich will weg, ich will fliegen, ey. Bin zu high, um am Boden zu bleiben. Allein. Frag mich nicht, warum das so ist. Ich frag mich doch auch nicht, warum du so bist. Alles traurig, alles trist, alles grau. Bis ich nie wieder nimm Blatt bau. Wow. Ich will hier raus, ich wollte weg und lebe dann das Leben. Ja, es schmeckt, ich muss doch nur noch mehr Gas geben. So viel Druck im Kopf, steh kurz in einem Burnout. Einfach wieder auf die Stage raus, ja, ja. Frei sein, fliegen, ich will weg. Guck mein Leben an, ja, Brudi, es schmeckt.